Das Aufkommen sozialer Medien ermöglicht es also, die Risse innerhalb einer Gesellschaft sowie daraus entstehende tribalistische Dynamiken deutlicher wahrzunehmen. Und gleichzeitig wird es schwerer, sich aus allen kollektiven Bezügen und ihren tribalistischen Effekten auszunehmen. Manchmal sind die Verbindungen und Abwehrreaktionen solcher digitalen Stämme so spontan und sinnlos, so kraftvoll und destruktiv zugleich, dass man nur staunen kann. Die berühmt-berüchtigte Internetplattform Reddit ist ein sehr einfaches Konstrukt aus Diskussionsforen, deren libertäre Offenheit und heiße Diskussionsroutinen jedoch schon viele Netzkulturen und Strömungen hervorgebracht hat. Als Reddit am 1. April 2017 Plays freischaltete, ein Quadrat aus genau 1 Million Pixel, die jeder User manuell mit einer von 16 Farben belegen konnte, danach war man 5 bis 20 Minuten gesperrt, passierte die Geschichte menschlicher Sozialität im Schnelldurchlauf. Die User begannen zuerst, einfache geometrische Formen zu bauen und sich dafür in den Foren zu koordinieren. Schnell hatten sich Fraktionen gebildet, die einander auf der digitalen Leinwand bekämpften. Obwohl niemand etwas dafür bekam und die Ergebnisse, selbst die schnell auftauchenden, ambitionierten Projekte, wie die Nachbildung der Mona Lisa, offenkundig sehr flüchtig bleiben würden, beteiligten sich insgesamt über 1 Million Menschen. Die Entwicklung ist im Zeitraffer als YouTube-Video heute noch nachvollziehbar. Nach wenigen Stunden ist die Fläche in unzählige kleine Parzellen aufgeteilt, auf denen Bilder, Konterfeis, Graffiti, Nationalflaggen, darunter eine Kombination der türkischen und griechischen als Zeichen für Versöhnung, und Emojis entstanden sind, alle von kleinen Tribes kollaborativ geschaffen. Und etwas anderes ist zu beobachten. Mehrere koordinierte Versuche, das alles zu zerstören. Es finden sich Tribes zusammen, die jeweils einer Farbe zum Sieg verhelfen wollen. Schwarz, Blau, Grün. Der Black Void, schwarzer Abgrund, dehnt sich über die Fläche aus wie ein Monster aus einem Horrorfilm. Doch in den Foren organisiert sich Gegenwehr und die konstruktiven Gruppen behalten schließlich die Oberhand. Das Endergebnis des Projekts zeigt, was möglich ist, wenn die digitalen Tribes innerhalb eines Systems friedlich koexistieren. Was bleibt, ist eine mächtige Erzählung von Konnektivität und Kreativität.